Lohengrin, der Schwan, ist bereits ein Avatar, ähnlich dem Kalki, dem weißen Pferd, das das Ende der Zeiten bedeuten könnte und eine Rückkehr in die Heimat des Gral, jenseits der Sterne, zum ersten Hyperborea. Und seine Umsegelung ähnelt derjenigen Hitlers in Richtung des Eises am Südpol in Unterseebooten oder Vimanas, durch enge Pässe unterirdischer Gewässer, durch die Kanäle des äußersten Südens. Auch Wolfram von Eschenbach erwähnt die Antarktis in seinem Parzival. Einer seiner Helden sagt: Meine Liebe ist beständig und verstellt sich nicht. Wie der antarktische Pol, er schreibt Polus Antarcticus, bleibt sie nach dem Abendstern, der Süden, der einst der Norden war, ausgerichtet, und keiner ändert die Stellung, so muss auch unsere Liebe treu und unverändert bleiben. Und was geschah mit Parzival? Einige sagen, er sei abgereist, um seinen Platz Lohengrin als König des Gral zu überlassen, jedoch in anderen Universen, in dem außerastronomischen Hyperborticon. Wie Trevrizent wird er sein Leben in Askese beenden. Diesbezüglich ist nichts sicher. Das Schweigen ist das Zeichen der Ewigkeit, der Gralschen Unsterblichkeit. Doch wird im Perceval Ligalius behauptet, dass Parzival in einem Schiff mit weißen Segeln und dem roten Templerkreuz in Richtung eines unbekannten Landes abgereist sei, woher er nicht wiederkehrt. Er soll den Gral mitgenommen haben. Dieses Land sei Hutramanaland, das der geheimen Zufluchtsorte der weißen Götter. Aber kann der Gral getragen werden? Was ist der Gral? Wolfram hat ihn nie genau beschrieben. Wenn es die Rune Hag-All ist, dann ist Parzival der Gral, der totale Mensch. Die Lehre des Amor der Troubadoure. Wolfram von Eschenbach beteuerte, ein Minnesänger zu sein, sich als solchen erklärend, ein Sänger der Minne, das heißt des Amor. Um zu verstehen, was dies bedeutet, müssen wir versuchen, in das Geheimnis der Liebeslehre der Troubadoure einzudringen, um dadurch besser die tantrische Lehre dieses erhabenen Werkes Parzival zu entdecken. Es ist kein leichtes Unterfangen. Jedoch, einmal begonnen, wird es auf einige vergessene Mysterien Licht werfen und man wird mein eigenes Werk besser verstehen können, dass das eines Minnesängers in diesem Nadir des Kali Yuga ist. Um in diese seit Jahrhunderten nicht mehr betretenen Gebiete einzudringen, muss ich, auch wenn ich es nicht will, mich auf meine eigene Schöpfung als das schnellste Mittel beziehen, um einige schwere und verborgene Angelegenheiten zu klären. Dieses ist ein Universum aus leuchtender geistiger Materie mit einer pochenden, aber auch dunkler Abgründe. Man geht auf des Messers Schneide, auf einem zweischneidigen Schwert, das Schwert Parzivals. Wie bei anderen Gelegenheiten kommt uns auch hier wieder Professor C.G. Jung zu Hilfe mit seiner tiefen Psychologie. Er war der Einzige, der das Thema behandelt hat, auch wenn er es psychologisiert und verformt hat, mehr dem Anschein nach als grundlegend. Er war es, der erklärt hat, dass eine persönliche und edle Religion im 13. Jahrhundert zerstört worden sei, die demokratisiert und gewöhnlich wurde mit der Aneignung ihrer Symbole durch den militanten Katholizismus. Meine Geschichte beginnt in Indien mit Die Besuche der Königin von Saba. Obwohl ich in Wahrheit den ersten Besuch dieser Königin Jahre früher in Chile erhalten hatte. Auf jeden Fall, wenn die Königin kommt, bringt sie uns immer Geschenke mit, ihrem adligen Geschlecht entsprechend. Es ist dies ein tausendjähriger Brauch. Das wertvolle Geschenk, das sie mir brachte, war die Freundschaft mit Professor Jung, dem ich so viel zu verdanken habe. Ich habe die Besuche der Königin von Saba vor vielen Jahren im alten Delhi unter einem unwiderstehlichen Zwang geschrieben. Und diese Königin war es, die mich aus Indien heraus und zurück zu den hyperboreischen Ursprüngen führte. Wer war die Königin von Saba und warum dachte ich an sie als die leuchtende Verkörperung jener weiblichen Energie, die mich erschüttert hatte? Sie wurde Königin des Mittag oder Südens genannt. Auch Makeda, Bilqui oder Balkis in Äthiopien und Arabien, 950 Jahre vor Christus. Das Saba genannte Gebiet liegt in Arabien. Dieses Land der Schwarzen wird von weißen Menschen aus dem Nordosten erobert, aus dem die Königin von Saba stammt, wunderschöne Tochter des Abu Fatu, Gouverneur einer afrikanischen Kolonie von Saba. Er bedient sich seiner Tochter, um Äthiopien, das Land Arues, zu erobern. Sie nennen sie Königin von Saba, was die Königin, die aus dem Süden kommt, heißen soll. Vor 30 oder 40 Millionen Jahren im Tertiär trennen sich die großen menschenähnlichen Affen von den Menschen in Äthiopien und in dem Gebiet, das später Saba sein wird. Diese Epoche ist im Oligozän angesiedelt. Es ist die Epoche der Zivilisation der bemalten Steine von Ica in Südamerika, wenn wir den Deutungen, die man ihnen gab, Glauben schenken können. In Indien sind es die Siva-Pitheken, Brahma-Pitheken und Rama-Pitheken, Arten, die vor 14 bis 20 Millionen Jahren datieren. Die Kenya-Pitheken von vor 15 Millionen Jahren, die Australopitheken von vor 5 Millionen Jahren. Wie seltsam, dass man auf Namen von Göttern und Helden Indiens, Siva, Brahma, Rama, zurückgegriffen hat, um diese menschenähnlichen Affen, Schöpfungen des Demiurg, einzuordnen. So als ob man an den Fall der Göttlichen in eine abweichende Vermischung mit Roboterprodukten erinnern wollte, an einen involutionierten Stern unter der Tyrannei eines Satans.